herzlich willkommen zum Uncast Episode 196. Android ohne Kondome. Ja, was damit auf sich hat, tja, gleich bei den Themen komme ich darauf zu sprechen. Und News diese Woche wieder, jede Menge, sogar ziemlich erfreuliche News. Ich habe heute kaum was Negatives in den News. Ja gut, aber dafür im Thema, ne? Community war wirklich wenig los diese Woche, aber na klar, ne? Ich meine, bei dem Wetter, wer tut denn da schreiben? Ja, das ist doch klar, ne? Außer ich natürlich. Und App der Woche, diesmal was ganz Interessantes, ja, und wenn ihr jetzt kurz vor knapp den Podcast hört, kurz vor knapp, das heißt am Dienstag, ja, sofort zu Humble Bundle gehen, ja, mehr sage ich nicht. Gut, Thema Virenschutz in der Krise, ja, was ist passiert die Woche? Kleiner Skandal im Play Store, finde ich, dass einer der meist genutzten Virenschutzapplikationen hat sich als Fake herausgestellt. Ja, natürlich. Ja, denn Virus Shield $3.99 hat das Ganze gekostet. Macht eigentlich nichts anders, als irgendwie ja, was anzuzeigen und sagen, hier, so, jetzt bist du geschützt. Ja, keinerlei Schutz hat's gegeben. Ja, aber das kann man sicherlich von mehr oder minder jeder Virenschutz-App sagen, denn es gibt keine Viren für Android momentan. Ja? Gibt's nicht. Es war nicht auszuschließen, dass es momentan, dass es irgendwann mal gibt, aber die Gefahr, sich mit Viren zu infizieren in freier Wildbahn wohlgemerkt, ja? Vor allem im Play Store, ist geradezu null. Damit ist natürlich keine Malware gemeint, aber wir reden ja von Antivirensoftware. Und deswegen auch ganz klar, muss nicht sein. Ja, Virenschutz muss nicht sein. Kommt nochmal drauf zurück. Aber was ist jetzt hier konkret passiert? Ich meine, offenbar hat die App nichts Großes angerichtet. Ja, nur etwas Falsches halt vorgetäuscht. Ja. Und es hätte wesentlich schlimmer sein können, ja, aber es ist schon schlimm genug. Vor allem, dass diese App als eine der meist genutzten App, also war eine Top Android App, ja, dass die aber so lange im Play Store quasi war, ohne dass man das erkannt hat und dass so viele Benutzer jetzt quasi sinnlos gezahlt haben, das ist natürlich wieder eine andere Sache und das bringt natürlich auch Kritik am Play Store rein. Gibt es zu wenig Kontrolle im Play Store, dass sowas passieren kann? Schließlich, ja, geht man ja davon aus, vor allem bei Paid Apps, ja, aber das ist auch sowas, vor allem bei Paid Apps, dass man dafür auch eine entsprechende Leistung bekommt. Da, aber es zeigt auch hier, dass die Tatsache, dass etwas kostenlos ist, heißt nicht, dass es schlecht ist. Und die Tatsache, dass man für etwas bezahlen muss, heißt noch lange nicht, dass man für etwas Gutes bezahlt. Ja? Das heißt nur, dass man bezahlt. ich bin überzeugt davon, dass eigentlich die Benutzer wissen müssten, wie es um den Viren, um die Viren steht bei Android, nämlich dass es Unsinn ist. Aber wer kann einem das verdenken, wenn man immer wieder die Angst mache von solchen Firmen, die eben solche Antivirenprogramme anbieten, hört, ja? Zusätzlich gibt es auch noch aus anderen Lägern dann eben Beschuss, ja, Richtung, auf Android gibt's so viel Malware und Viren und Spyware, ja. Es gibt Malware, klar, aber das ist wirklich nicht das große Problem, solange man sich im Play Store bewegt, ja. Außerhalb des Play Stores muss man natürlich genau wie am Computer genau wissen, was man tut, ja. Man bewertet das Problem auch etwas über. Stellt euch mal vor, ihr könntet nur noch Software auf eurem Computer installieren, die auf einem Store ist, der von einem Multi-Unternehmen kontrolliert wird. Ja. Und alles andere wäre dann totaler Chaos. Also ich weiß nicht, vielleicht lebe ich auch im anderen Universum. Ich nutze Open Source Software, freie Software, kostenlose Programme also, die ich mir aus dem Internet herunterlade. Ja. Und ich hatte noch nie ein Problem, auch nicht unter Windows damit. Ja. Lediglich bei also Spyware, klar, bei Programmen, die eben zum Beispiel Sachen installieren, wie oftmals so eine Navigation Bar. Aber das alles ist in dieser Form nicht so ausgeprägt bei Android und auch nicht bei anderen Mobile OS-Systemen. Und deswegen hat ja auch schon 2011, ja, das habe ich auch schon oft zitiert. Und das tut sich jetzt gerade wieder wie ein Fels in der Brandung verewigen, ja, was Chris DiBona gesagt hat, dass er ist Direktor von der Open Source Abteilung bei Google. Und der hat 2011 geschrieben, dass es kein großes Virusproblem in dem traditionellen Sinne bei iOS, RIM oder Android gibt, ja, in der Form, wie es zum Beispiel auf Macs oder auf PCs sind, und auch bei Macs sind es ja nicht gerade ein groß verbreitetes Problem, muss man auch sagen. Und das kommt daher, weil eben verschiedene Sandboxing-Modelle, ja, und eben die Kernels, auch Linux-Kernel, dafür sorgen, dass das Problem eben entsprechend schon mal wesentlich geringer ausfallen kann als auf einem herkömmlichen Desktop-System. Und er sagt auch, kein Linux-Desktop hat ein wirkliches Virusproblem. Das ist auch tatsächlich wahr. Wenn man überlegt, wie lange jetzt Linux schon existiert, und mittlerweile ist die Zahl der Installationen auch ziemlich hoch, ja, vor allem bei wichtigen Systemen. Und da hat man das eben auch gesehen, weil eben das vom Systemdesign her schon wesentlich schwieriger ist, ein Virus zu programmieren, beziehungsweise den sich verbreiten zu lassen, als eben bei anderen Systemen. Ja. Aber wir reden ja von Mobile-Systemen, und da ist es eben so, dass hier auch Chris DiBona jetzt gesagt hat, ja, die Viren, Firmen, also die Anbieter von Antiviren-Software, die spielen mit den Ängsten der Menschen für ihre, Zitat, Bullshit-Schutzsoftware, ja, für Android, RIM und iOS. Ja. Das sind Scharlatane und Betrüger. Ja. Wenn du für eine Firma arbeitest, die Virusschutz für Android, RIM oder iOS anbietet, solltest du dich vor dir selbst schämen. Original, ja, Ton. Und wenn man einen Report liest von einem Hersteller von solchen Schutzsoftware, ja, für Android, RIM oder iOS, ja, dann handelt es sich dabei möglicherweise auch um Betrüger und Scharlatane. Ja? Das ist gesagt worden von Christa Brunner. Ich lese gern nochmal im Originaltext durch, so wie er es gesagt hat. Und ich kann das nur unterstreichen. Ich gebe dir mal vollkommen recht, schon damals. Und es hat sich bis heute so gehalten. Ja? Trotz dem überwältigenden Erfolg von Android. Lies nochmal vor. Yes, virus companies are playing on your fears to try to sell you bullshit protection software for Android, RIM and iOS. They are charlatans and scammers. If you work for a company selling virus protection for Android, RIM or iOS, you should be ashamed of yourself. If you read a report from a vendor that tries to tell you something based on protecting Android, RIM or iOS from viruses, they are also likely as not to be scammers and charlatans. Ja, gut. Deutlicher kann man nämlich mal sein. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass diese Firmen immer wieder auf die Angst der Benutzer abziehen. Aber das ist ja auch bei vielen anderen Bereichen in unserer Gesellschaft der Fall, ja, Da gibt's viele Beispiele, ja. Terrorismus, ach, also, ne, egal was man hat, wenn man irgendwas erreichen will, dann holt man so ein paar Totschlagargumente raus, ja, oder macht den Leuten Angst und dann klappt es schon. Und gerade für die Virusanbieter, für Virus Protection Software ist das natürlich schon ein großer Reibach, den sie machen, ja. $3,99 für ein Programm, das gar nichts macht. Einer der meist heruntergeladenen Programme überhaupt. Das ist ein Skandal eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, ich finde auch ein Skandal ist, dass eben das im Play Store möglich war, dass so eine Software überhaupt so lange angeboten werden konnte, wo es doch eben ein Betrug war. Ja. Ja, es ist interessant, wie sich die Geschichte da selbst einholt. Ne? Christel Bohner als Betrüger schon die Virusschutzsoftwarefirmen beschuldigt und ja, ne? Jetzt ist es so. Ich meine, es gibt natürlich auch Programme, die noch andere Zusatzfunktionen haben, die ganz nützlich sind. Ja, auf jeden Fall. Also Virenprogramme oder Malware-Schutzsoftware, die eben noch andere Funktionen drin hat, so dass man es natürlich nicht ganz verteufeln sollte. Aber generell, wenn es um den Schutz vor Viren geht, dann heißt ganz klar, braucht man nicht, sollte man nicht installieren, ist Blödsinn, zieht das Gerät runter, braucht Batterie und hat null Effekt, weil es keine Viren gibt. Boom, Ende Gelände. Google macht für die, wegen der Malware übrigens noch mehr Funktionen oder verbessert die Funktionen, nämlich die Verify-Funktion gegen Malware wird verbessert. Davon sind allerdings nicht alle Leute begeistert, ja. weil natürlich da die Software gescannt wird von Google, klar. Es geht da aber weniger jetzt um die persönlichen Daten als mehr um, dass Google sieht, welche Software man installiert hat. Kann man anwenden, muss man aber nicht. Man kann das auch ausschalten, wenn man nicht die Apps verifiziert haben will durch Google, kann man das deaktivieren und dann funktioniert. Diese Verify-Funktion geht übrigens auch aus mit APKs von Quellen außerhalb des Play Stores. Ja, aber auch die Play Store Applikationen werden nochmal gescannt, ja, und da wird jetzt eben einiges verbessert. Die Apps werden also vor der Installation gescannt und verifiziert. Dann werden vor eben möglicherweise schädlichen Apps gewarnt und auch geblockt. Ja. Und das Ganze gibt's von Android 2.3 an aufwärts, also recht weit zurück, dürften die meisten Geräte eben jetzt nutzen können. Und jetzt gibt es auch eine permanente Device-Untersuchung. Das heißt, im Hintergrund wird das ganze Gerät beobachtet nach ungewöhnlichen Aktivitäten durch eine solche Software. Auch das ist natürlich klar, dass das nicht gerade alle begeistert, weil jetzt läuft also quasi ein Monitor von Google im Hintergrund immer und überprüft die Software. Aber wie gesagt, kann man ausschalten, wenn man da skeptisch ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das ja einschalten und damit wären dann auch die ganzen Probleme eigentlich weitestgehend beseitigt. Man hat erstmal den Schutz des Designs vom Betriebssystem an sich mit dem Sandboxing. Dann hat man den Schutz, den Google bietet, eben über diese Verify-Funktion. Und ganz einfach, Leute, wenn ihr Virensoftware oder Anti-Malware-Software habt, deinstallieren, ihr werdet euch wundern, wie schnell und gut euer Device läuft. Ja, Rest könnt ihr dann einfach mal so ein bisschen unbeschwerter durchs Leben laufen. Ja. Und hier, wenn ihr dann trotzdem skeptisch seid, eben diese Verify-Funktion von Google nutzen und damit hat sich die Geschichte. Kein Geld ausgeben für Antivirus-Software. Schon seid ihr vielleicht das nächste Opfer eines groß angelegten Betruges. Ja, gut. Ich hätte eigentlich gedacht, ich würde länger über das Thema sprechen, aber da ja das Thema auch schon mal in einer früheren Ausgabe vom Uncast zu hören war, denke ich, können wir das jetzt damit bewenden lassen. Ich komme jetzt mal zu den News, weil das erste, naja, so eine Semi-News-Meldung ist, ne? Ich habe das HTC One M8 angetestet. In echt, ja. Das heißt, ich habe das Ding in der Hand gehabt und hab's mal ein bisschen benutzt. Und ich muss sagen, ja, schön. Also so wie ich das auch schon berichtet habe, durch die Informationen, die ich durch viele Berichte mir angeeignet habe, hat es also voll und ganz bestätigt. Ja, habe ich auch viele Videos etc. angeguckt, aber das, was ich dann selbst ausprobiert habe, ist sehr gut. Mir gefallen vor allem diese Pseudo-3D-Funktion von der Kamera, die man eben dann auch nicht nur jetzt nutzen kann, wie soll ich sagen, ja, mit irgendwelchen Hilfsmitteln wie Brille oder sonst irgendwas. Nein, das ist so ein Kipp, wie bei diesem Parallax-Wallpaper-Scrolling. Ja, vielleicht geht das ja dann auch, diese Bilder als Wallpaper im Hintergrund zu haben, ja, mit 3D-Funktion. Das ist super schön gemacht. Ja, dann weitere, die Kameraeffekte, wie gesagt, sind ganz, ganz toll. Und trotz der lächerlichen Pixelzahlen, muss ich sagen, ja, finde ich dann doch, dass das Ganze, die ganze Funktionen mit der Kamerasoftware beim HTC mit den zwei Kameras einfach genial ist. Also für Internet-Fotosharing hammerhart, muss man sagen. Ja, dann das allgemeine Benutzen von einem Gerät, wie erwartet, recht schnell. Wie gesagt, das neue HTC Sense hat mir auch sogar relativ gut gefallen, weil es nicht mehr so überfrachtet ist und sich optisch viel stärker an KitKat orientiert als die alten Versionen von dem Sense. Das Blinkfeed, das ist so eine Geschichte, ja. Das liebt man oder das hasst man. Aber ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich habe mich noch nicht festgelegt, ob ich das jetzt lieben oder hassen soll. Es ist sicherlich nützlich, wenn man denn tatsächlich sowas auf seinem Homescreen haben will. Aber wenn nicht, dann ärgert einen das doch ziemlich, ja, mit diesem Blinkfeed, das dann auf dem linken aus dem linken Screen dann dieses Blinkfeed sitzt. Ja. Ansonsten ist es von der Anordnung her gefällt mir sehr gut, auch also ich meine jetzt baulich. Der etwas größere Rand auf der rechten Seite macht sich überhaupt nicht negativ bemerkbar. Es ist natürlich schon ja, ärgerlich, wenn man sieht, dass so viel Platz ohne Display auf dem Handy in Anführungszeichen verschwendet wird. Aber Techniker haben schon eindeutig gesagt, dass hier überhaupt nichts verschwendet wird, dass unter dem HTC-Logo eben jede Menge Elektronik steckt. Und wenn das Display dort wäre, dann könnte dort keine Elektronik mehr versteckt sein in dem Ausmaße, wie es eben dort sein muss. Also das heißt, es wurde intern keinerlei Platz verschwendet. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ja, Antennen müssen irgendwo untergebracht werden. Die Elektronikchips müssen irgendwo untergebracht werden. Ja, Akku muss untergebracht werden. Also da ist alles sehr kompakt innen aufgebaut. Auch wenn an dieser Stelle das von außen aussieht, wie ja, hätten die das Display nicht noch ein bisschen größer können machen. Ja, weil das Gerät ist ja schon so groß. Also, naja. Die Verarbeitung ist auch ganz toll, fühlt sich sehr gut an in der Hand. Die Rückseite gefällt mir optisch überhaupt nicht so gut. Ja, dieses gewellte, ich möchte mir so eine flache Seite hinter haben, aber das ist ja reine Geschmackssache. Ja. Wertig ist es allemal von der Verarbeitung, wie gesagt. Lautsprecher, wenn man das in Landscape-Modus hält, sind auch korrekt angeordnet. Also es gibt da absolut nichts dagegen zu sagen. Ich war, also meine positive Begeisterung hält auch an, nachdem ich das Original in den Händen hielte. Und das ist nicht immer so der Fall. Ja, das ist nicht immer so der Fall. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch. Ja, das war's. Ist es eine Empfehlung, eine Kaufempfehlung für das Geld? Das muss jeder selbst wissen. Es ist schon eine ganze Menge Geld. Und ich muss sagen, rein jetzt von den technischen Daten, wenn ich mir das Nexus 5 angucke und das HTC M8, da gibt es nur wenige Funktionen, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das kann sich lohnen, ja, weil das Nexus 5 ist doch einiges günstiger, aber nicht wirklich jetzt von der Leistungsdaten her schlechter groß. Der Rest ist eben Design, Zusatzfunktionen mit der Kamera und Oberfläche. Und ja, Verarbeitung natürlich, ja. Wobei, da kann ich beim Nexus 5 auch nichts Negatives sagen. Aber auf jeden Fall kann man das HTC One M8 dann ein bisschen positiver hervorheben. Ja. Ob das dann von der Robustheit so gut ist wie das Galaxy S5, das darf bezweifelt sein, denn das darf bezweifelt werden, denn da hat das Galaxy S5 ja neue Rekorde aufgestellt. Ja, Leute, mit Plastik. Ja, und das soll auch was heißen, ne? So, Allcast gibt es nun auch offiziell mit Fire TV Unterstützung. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, dass der ganz schnelle Entwickler von Clockwork Mod, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Nein, es geht da nicht um diesen Cyanogen oder wie der auch immer heißt. Nein, es tut mir so leid, ja. Es tut mir so leid. Ich hab ein Namenproblem, glaube ich. Nein, dieser Kusch, wie er heißt, ja. Der hat also ja in Rekordzeit schon vorab das Allcast mit dem Fire TV zum Laufen gebracht und jetzt ist auch die offizielle Allcast-Version Fire TV tauglich. Damit gehen jetzt Chromecast, Fire TV, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, WDTV, Samsung, Sony, Panasonic Smart TVs und andere DLNA-Geräte und damit müsste eigentlich auch die PlayStation 3 sein, weil die PlayStation 3 kann DLNA, getestet habe ich es jetzt noch nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Ja, weil ich es wahrscheinlich wirklich absolut unnötig finde, jetzt mit diesem Streaming vom Handy aufs TV-Gerät. Aber das erfreut sich ja großer Beliebtheit und deswegen ist es ja auch wichtig und deswegen ist Allcast immer wieder in den Medien gut vertreten. Ist ja nicht schlecht. Dieser bietet neue Funktionen an meine Lieblings-Music-Streaming-App. Dieser, und damit meine ich nicht Streaming vom Handy zu irgendeinem Gerät, sondern das Internet-Music-Streaming. Die haben neue Funktionen integriert. Super genial. Es gibt jetzt ein ganz tolles Ding, das nennt sich Flow. Ja, Flow. Okay, den Namen habe ich nicht gegeben. Denkt dran, ja. Also Flow. Damit kann man wunderbar Musik schnell abspielen lassen, die man auch selbst schon mal zum Beispiel gehört hat, beziehungsweise als gut befunden hat und in der eigenen Sammlung mit drin ist, in seinen Playlisten etc. So dass, wenn man dann auf Flow drückt schnell, dass man dann auch wirklich gleich die entsprechenden Songs, die einem gefallen könnte, auch gespielt bekommt. Perfekt beispielsweise, wenn man irgendwo unterwegs ist, ja, und hat jetzt keine Lust, da großartig hier zu suchen, ja, was könnte ich denn jetzt hören, sondern man drückt da einfach auf Flow und dann geht's los, dann wird hier die Musik gespielt. Ich spreche gleich wieder ab hier, schon kriegt hier die GEMA die Krise, ja. Lädt dann auch entsprechend die Songs aus dem Netz, allerdings nicht, also streamt die ganz normal, ja. Es sei denn, das Song, wo gespielt wird, ist im Cache-Speicher von dieser. Und damit geht es also ruckzuck. Ist toll gemacht. Und wertet auf jeden Fall dieser wieder sehr stark auf. Dann gibt es noch eine Funktion mit dem Playlist Radio. Auch das ist so eine Sache. Man hat zum Beispiel eine Playlist, ja, aber naja, man hat jetzt zum Beispiel nicht genug Songs drauf und man ist unterwegs und jetzt, ja, was kann man machen? Man kann die Playlist immer und immer wieder abspielen lassen, oder man nimmt eben dieses Playlist, diese Playlist-Radio-Funktion, ja, Und dann, wenn man dann die Playlist aufruft, dann kriegt man so einen Button gezeigt als Premium-Kunde, da steht dann Shuffle Play. Ja? Und wenn man da drauf drückt, dann wird hier die Playlist durchforstet. Ja? Natürlich die Lieder auch auf, also von diesem gespielt, ja, von der Playlist. Aber dann wird noch zusätzlich, wenn die Playlist abgespielt ist, dann andere Lieder, die passen, ja, hinzugefügt von diesen Editors von Deezer, und die machen anscheinend einen guten Job, ja, bis auf die Einordnung von den Musikgenres. Also das funktioniert überhaupt nicht. Da, was ich da als unter Elektro angezeigt kriegt, da rollen sich die Fußnägel auf. Aber ansonsten wirklich gut, und auch das ist natürlich für Leute, die viel unterwegs sind und einfach Musik hören wollen. Ja, jetzt haben die Playlist, okay, die Lieder wollen die jetzt hören, Shuffle Play drücken, zack, dann geht's los. Man hört die Lieder auf der Playlist, und wenn die abgespielt sind, dann kommen andere Lieder hinzu, die eben thematisch beziehungsweise soundtechnisch passen, und werden dann hin und her dran gespielt. Ganz toll. Das Ganze funktioniert allerdings so in dieser Form nur über die mobilen Geräte. Der Internetzugang ist bis dato noch nicht angepasst. Ich habe heute noch mal geguckt. Komischerweise hat ich gemeint, dass das Flow auch hier auf meinem Desktop schon zu sehen war. Aber ich habe mich da wohl getäuscht. Ja, ich kann es jedenfalls so nicht mehr sagen, ne? Weil ich hier das nicht mehr sehe. Ja, also ich habe das aufgerufen und sehe das nicht mehr. Woher das kommt, weiß ich schon, ob die das runtergenommen haben oder ob ich mich da einfach nur verguckt habe. Auf jeden Fall auf den mobilen Geräten ist es generell drauf. Auch bei der Tablet-Version, das übrigens die gleiche Version ist und auch sehr, sehr schön aussieht. Und da kann man das dann also schön nutzen, ja. Dieser bleibt damit mein absoluter Liebling in dem Musikstreaming-Bereich. Unglaublich, was die Jungs aus Frankreich da alles geleistet haben. Sehr, sehr sympathisch, die Firma auch. Und dieser war einer der ersten übrigens auf dem europäischen Markt, der überhaupt mit Streaming angefangen hat und hat auch sehr viel bewirkt bei den ganzen Geschichten, ja. Wahnsinn. Dieser hat früher Block Music geheißen, ja. Das dürfte vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt sein. Gut, also dieser in einer neuen Version, updaten, runterladen. Ach ja, genau, dieser übrigens jetzt mit einem kostenlosen Angebot auf dem Desktop. Ihr könnt euch freuen. Dieser bietet, nach dem, was ich bisher gelesen habe, jetzt auch unbegrenzt kostenlosen Zugang über das Web an. Ja, allerdings mit Werbung dazwischen. Dürfte ja klar sein, ne? Muss ja finanziert werden. Aber es gibt keine Begrenzung mehr, von wegen, wie es früher war, dass man nur zum Beispiel 7 Stunden oder so pro Monat Musik hören konnte, sondern ihr könnt jetzt unbegrenzt über dieser im Web kostenlos auf eurem Desktop Musik streamen. Ja. Auch das wirklich Wahnsinn. Wer natürlich die bessere Qualität mit 320 Kilobit Sekunden MP3 haben möchte und das Ganze auch auf einem Smartphone oder Tablet benutzen möchte, der muss dann natürlich seinen Premium-Account abschließen. Aber man kann da auf jeden Fall schon mal hier das ja mal so nutzen am Desktop und sehen, ob das was für einen ist. Ja. Also ich empfehle es. Approved by Rio, genau. Das macht immer so ein Qualitätssiegel, ja. Approved by Rio, genau. Eine Live-Log-App von Sony, ob die Approved by Rio bekommt, das wird sich erst noch zeigen, denn ich habe noch nicht wirklich selbst benutzt, ja. Aber ich habe darüber schon was gesagt, und zwar Sony will ja groß in dieses Live-Log einsteigen, wo dann das beispielsweise das Sony Xperia Z2, das neue, verbunden wird mit einem Smartband am Arm. Ja, so smart ist dieses Band gar nicht. Das sendet nämlich einfach nur an das Mobiltelefon die Daten, im Gegensatz zu den ganz anderen Lösungen, die ein riesen Display im Armband haben und so weiter und so weiter. Hier alles ganz spartanisch. Dafür übernimmt das Handy dann alles. Und da gibt's dann sehr, sehr viele Funktionen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Eine Unmenge an Möglichkeiten gibt es da, um eben festzustellen, wie weit man gegangen ist, ja, wie viel Kalorien man verbraucht hat, wie die Pulsfrequenz ist beispielsweise. All das wird gemessen. Natürlich auch mit den GPS-Daten zusammen, wo man hingegangen ist, ja. LiveLock wird sich da nicht nur auf jetzt sportliche Aktivitäten beschränken und Messungen, sondern eben auch mehr so, ja, ach, wo war ich dann am letzten Montag? Was habe ich denn da gemacht? Ach ja, guck mal da, das und das, das war ich. War daheim, hab Ankast gelernt. also so Sachen, ja, wird da alles mit reingemacht. Und ich hoffe, dass auch LiveLock-App, dass da auch der Name im Programm ist, dass man tatsächlich damit auch seinen LiveLock dann veröffentlichen kann, auf seinem eigenen Blog beispielsweise. Oder dass man sogar von Sony eine Webseite bekommt, wo man das veröffentlichen kann, wenn man will. Ja, wenn man will. Und hoffentlich auch, dass man das ganze Live-Log abschalten kann, wenn man nämlich genau das nicht haben will, dass alles registriert wird, ja. Das ist alles so ein Zwiespalt, ja. Auf der einen Seite ist es ja so genial, wenn man das alles hat, auf der anderen Seite muss man jetzt immer wieder denken, jetzt soll ich das wirklich machen, ja. Weil man ja weiß, dass es unter Umständen dann eben doch nicht so persönlich ist, wie das immer gern dargestellt wird, ja. Und, ja. Es ist, hat immer alles seine zwei Seiten. Seine zwei Seiten hat auch Arcos. Jawohl. Ich warte wie verrückt auf das Arcos 80 Helium 4G. Ja, ich habe per Mail angefragt an die Jungs ebenfalls aus Frankreich. Mensch, die Franzosen sind dermaßen sympathisch geworden. Ja, dieser Arcos. Da haben wir im Android-Bereich, und Frankreich ist ja ein richtiges Schlaraffenland, was das angeht, offenbar. Und auch die Jungs von Arcos sind sehr, sehr sympathisch. Aber was mich gefuchst hat, ist, dass das Arcos 80 Helium 4G erst im Mai rauskommt. Ein ganz genaues Datum gibt's auch noch nicht mal. Ja. Auf die Frage, wann es denn herauskommt, habe ich leider nur einen kurzen Satz bekommen, ja, dass das Arcos 80 Helium jetzt noch nie, bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist. Ach was, ehrlich, das habe ich auch schon gemerkt. Und dass es verfügbar ist, ja, im Mai, ja, im Online-Store und bei den Retailern. Tja, das heißt, ich muss mich noch etwas in Geduld üben, weil ich möchte mir ja das Arcos 80 Helium 4G eigentlich kaufen, ne? Aber das ist immer so eine Sache, ja. Das kann täglich ändern, wenn neue Tablets auf den Markt kommen. Und jetzt Mai, ja, da ist die Google I.O. nicht mehr weit. Da stellt sich mal schon die Frage, ob ich nicht noch warten soll auf die Ankündigung vom Nexus 8 Tablet, ja. Wobei natürlich eine Funktion, wie ich schon gesagt, die ich dringend brauche bei dem Tablet, nämlich, dass man auch damit telefonieren kann, richtig telefonieren kann, ne? Dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es beim Nexus 8 funktioniert. Da hat ja Google offenbar auch aus firmenpolitischen Gründen hier strikte Trennung gemacht. Also auch die 3G-Modelle vom Nexus 7 können keine Sprachtelefonie. Ne? Gut. Ich werde mal sehen, ob ich, was ich da mache, ja. Aber ich hätte es schon gern, ja. Ja. Symbolisch für die Entwicklung von den Geräten, weil ich eben schon vom Z2 gesprochen habe, ist ja, sind ja meistens so Kleinigkeiten, die oftmals gar nicht so richtig bekannt werden. Eine davon ist aber jetzt in den Fokus der, ja, sagen wir mal, kleineren Öffentlichkeit gerückt. Ja, und zwar, das Sony Xperia Z2 benutzt eine Flüssigkeitskühlung. Leute, das müsst ihr euch schon vorstellen. Intern eine Flüssigkeitskühlung im Gerät. Ja, ist kein April-Scherz. Ja, kein verspäteter April-Scherz. Das Liquid Heat Pipe Cooling, das ist wirklich da eingesetzt worden. Und das zeigt doch mal symbolisch, wie weit die Entwicklung bereits bei den Smartphones geht. Flüssigkeitskühlung, das war vor einigen Jahren noch High-End-Gamer-PCs vorenthalten, ja, die mit total übertakteten Prozessoren und Grafikkarten gearbeitet haben und die dann eben mit einer Flüssigkeitskühlung auf die notwendige Temperatur heruntergebracht wurden. Und solch eine Kühlung tatsächlich jetzt, natürlich angepasst für mobile Verhältnisse logischerweise, in dem Sony Xperia Z2 verbaut, das ist schon etwas, wo einem wirklich hier einen Kopf kratzen lässt und sagt, wow, da was da für eine Leistung dahinter stecken muss dann. Ja. Also die Hightech-Leistung, die man heute in der Tasche hat und in der Hand hält, da muss ich schon sagen, das ist phänomenal. Ja, wenn man das noch vor wenigen Jahren das vergleicht, dann ist es geradezu fantastisch, ja, was da abgegangen ist. Aber das wissen ja schon viele. Aber wie gesagt, dass es jetzt sogar Flüssigkeitskühlungen im Handy gibt, ich glaube, das war eine Erwähnung wert. Ja. Cool. Weiter so, Sony. Solche neuen Sachen sind mir wichtig. Gerade mit der Kühlung. Also mein Nexus 4 wird dermaßen heiß, wenn ich das im Auto in der Sonne, das zeige ich jetzt im Sommer, hab zum Navigieren. Ja, Stromanschluss, um den Akku aufzuladen, wobei der das gar nicht schafft. So viel braucht die Navigation. Auch das ist ein Kritikpunkt. So, und dann scheint die Sonne drauf, das Handy wird extrem heiß, das wird bestimmt jetzt im Hochsommer dann auch noch mal ein paar Mal abschalten, wie damit das beim Nexus S schon passiert ist, dass dann einfach die Navigation versagt und ja, ich nichts mehr machen kann damit, bis es abgekühlt ist. Und das ist dann auch schon ein Zeichen, dass eben eine Flüssigkeitskühlung eine gute Lösung ist, ja, um ein Überhitzen von dem Gerät zu verhindern. Zumal ja auch, wenn das Gerät zu heiß ist, das nicht gerade gut ist für die Bauteile. Das vermindert also die Lebenszeit vom Akku und von den Bauteilen, insbesondere von den Kondensatoren im Gerät massiv. Tja, Heartbleed, das war ein Thema auch bei der Rios Wochensicht. Ich sag's auch nochmal bei Android, weil es ja auch die Google-Dienste mit betrifft. Ja. Und zwar, ihr könnt jetzt euer Passwort ändern, euer Google-Passwort. Macht es bitte. Ja. Google hat jetzt offiziell das OpenSSL gepatcht. Nun könnt ihr das Passwort ändern. Wer vorher vor dem Patch das Passwort geändert hat, das bringt überhaupt nichts. Da habt ihr immer noch kein sicheres Passwort. Jetzt müsst ihr es machen. Ja. Und dann habt ihr zumindest mal, was der Google-Account betrifft, wieder hoffentlich Ruhe erstmal. Das war ja ein ziemlicher Skandal, dass eben sowas passieren kann mit einem Patch, Entschuldigung, mit einem Plugin. Da wurde nicht aufgepasst. Da muss es natürlich in Zukunft weitere Sicherheitsvorkehrungen geben. Aber dennoch, sage ich mal, wurde zumindest dann, als es bekannt wurde, richtig reagiert, sofort reagiert. Dass es naja, sofort bekannt war, wurde, das muss man eben jetzt mal kritisch hinterfragen, warum das eben nicht der Fall war. Ja, 2 Jahre so eine Sicherheitslücke, das ist schon heftig. Das geht nicht. Ne? Gut, dann komme ich noch zum LG Pads 8.3. Das Update auf KitKat ist unterwegs in Europa. Jawohl. Sind bevorzugt worden, unglaublich, LG. Danke, danke, danke, LG. Ja. Und kurzzeitig wurde das Update veröffentlicht. Europa only, jetzt allerdings auch schon in den USA verfügbar. KitKat Update für die Benutzer vom LG G-Pad 8.3. Und das dürfte viele freuen, die nämlich schon Angst hatten, dass das Tablet gar nicht auf KitKat kommt, weil es nämlich noch mit Android 4.2 ausgeliefert wurde. Für alle, die jetzt mit einer Wi-Fi-only-Verbindung auskommen, die können jetzt bei Amazon sich das Teil holen und trotzdem das aktuelle Betriebssystem 4.4 drauf haben. Das Gerät wird zu einem Straßenpreis von etwa 279 Euro, teilweise sogar günstiger, angeboten. Da muss ich schon sagen, für die Leistungsdaten, die das Gerät hat, Kaufempfehlung definitiv. Aber wie gesagt, es gibt nur eine Wi-Fi-Version, es gibt keine Version mit 3G-Modul. Und daher schaltet es dann eben bei mir gleich wieder aus. Schade, das wäre genau das Richtige gewesen, ja. Tja, so sieht es aus. Die lange Schlangen, die in Großbritannien sich vor den Läden gebildet haben, mit so einem blauen riesigen Logo, sprich Samsung-Läden, ja, die waren jetzt auch ja, Stoff in den Artikeln von Android Central, denn in der Tat gab es also teilweise riesige Schlangen vor dem Samsung Galaxy oder Samsung Laden für das Galaxy S5, natürlich für das Galaxy S5. Die Leute strömten also dorthin, Bilder, wie man sie ja, selten gesehen hat für ein Samsung-Produkt. Hat man sie überhaupt schon für ein Samsung-Produkt so gesehen? Irre. Aber das zeigt auch, wie beliebt das Samsung S5 ist. Und wer jetzt noch Zweifel hat, dass das verkaufsmäßig ein absoluter Renner wird, der wird nach dem Anschauen von diesen von dieser Schlange, von diesem Vorgehen dort in Großbritannien, der wird begeistert sein und wird da sich eines Besseren belehren lassen. Ja, so lange Schlangen wird ein Modell garantiert nicht hervorrufen, obwohl es vielleicht verdient hätte, wer weiß, wer weiß. Das OnePlus One oder OnePlus One, das kommt jetzt bald nach Österreich und nach Deutschland. Dieses Gerät, um es noch kurz mal zu sagen, das war ja, ist ja in letzter Zeit in aller Munde oder in allen Artikeln gewesen, ja. Zuerst dachte man, das wäre ein Hoax oder so Vaporware, aber das scheint Hand und Fuß zu haben. Die Firma aus der China bietet das Gerät an mit einer Cyanogen Mod 11 Version als Standardbetriebssystem. Das 5,5 Zoll große Gerät oder Full HD Display Gerät kommt mit einem Snapdragon 801 Prozessor mit 2,5 Gigahertz, also sehr, sehr viel, und sage und schreibe 3 GB Speicher, 13 Megapixel Kamera runden das Ganze ab, und mit 350 Euro, den erwarteten, wird es auch recht günstig sein. Und wie gesagt, Österreich und Deutschland sind jetzt als erste Länder, in denen es veröffentlicht wird, hier in Europa genannt. Ja. Insgesamt sollen 16 Länder, soll das in 16 Ländern rauskommen. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, wie ich finde. Und ich denke, das wird wieder einige freuen, weil eben, wie gesagt, dieses Cyanogen Mod 11 da drauf ist, standardmäßig. Und ja, super Sache. Aber wie gesagt, Mainstream-Gerät wird es sicherlich nicht sein. Dafür hat einfach die Firma viel zu wenig Vermarktungsmacht, das ist ganz klar. Da muss schon Samsung draufstehen, ja. Damit es groß einschlägt. Ja, ist halt mal so. So ticken die Menschen. Was haben wir noch? Ja, Google Keyboard Update als letzte Newsmeldung für heute. Hat ein gutes Update erfahren. Ich habe sogar mal wieder die Google-Tastatur mal wieder aktiviert und werde die in den nächsten Tagen prüfen, ob hier Swift Key damit ersetzt werden könnte. Oder ja, doch, genau. So war es schon richtig rum. Ich fasse mich mehr selbst. Bisher war ja das Problem mit der Vorhersage, ja, die Prediction bei deutscher Sprache. Ja, im Englischen hat das super gut funktioniert, schon seit eh und je. Aber sobald das Gerät auf Deutsch steht, war es dann Essig mit der Wort-Vorhersage. Und die scheint jetzt zumindest etwas besser zu gehen. Zwar ist es immer noch nicht möglich, ohne dass man vorher was tippt, schon einen Vorschlag zu bekommen. Ja. Was kurioserweise, ihr werdet es nicht glauben, dennoch sehr, sehr gut funktioniert bei SwiftKey. Aber wenn man ein oder zwei Worte tippt, also bei mir ist es meistens zwei Worte, die ich tippen muss, und dann kann ich den Satz einfach so zu Ende schreiben, indem ich auf die Vorschläge tippe. Ja. Die Erkennungsqualität ist recht gut, aber man muss eben doch noch ein bisschen Vorarbeit leisten, während beim SwiftKey schon anhand von dem letzten Satz erkannt wird, was denn jetzt der nächste Satz sein könnte. Und bei mir, ja, so mit meinen festgefahrenen Phrasen, ja, ist es also so, dass ich oftmals nur noch für ganze Absätze nur noch hier, zack, zack, ja, Worterkennung, hier, zack, zack, zack, zack, zack, ich drück einfach nur drauf und dann steht genau das da, was ich eigentlich sagen wollte. Tja, ach, so leicht bin ich zu durchschauen, ja. Ich bin algorithmuskompatibel, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das ist nochmal ein bisschen verbessert worden hier bei diesem Google Keyboard jetzt. Es ist mir sehr positiv aufgefallen. Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen sind ebenfalls genannt worden dafür. Jetzt gibt es übrigens auch eine verbesserte Funktion, um eben die Datenbestände, die bei Google schon vorhanden sind, ja, beispielsweise in Mail oder anderen Diensten, die werden quasi herangezogen, um dann eben auch in der Texterkennung und Vorhersage eben zu funktionieren. Und das scheint auch ganz gut soweit zu klappen. Ja. Ganz okay. Also jetzt updaten, ja, wer. Übrigens, komischerweise habe ich immer Probleme. Das ist schon das zweite Handy, wo ich Probleme hatte. Das ist sogar Nexus, dass sich bei mir dieses Keyboard gar nicht automatisch aktualisiert. Und ich krieg's auch nicht angezeigt, richtig, wenn ich danach suche im Handy. Über die Web-Oberfläche, da finde ich es allerdings. Und dort kann ich dann einfach, obwohl dort steht Installed, drücke ich einfach nochmal auf Installen, dann klappt hier die Liste auf von den Geräten, die man hat. Dann wähle ich das entsprechende Gerät aus und dann wird es tatsächlich geupdatet. Ja, und funktioniert dann. Also wer sich da wundert, dieser Weg funktioniert. So, in der Community, da war jetzt das Galaxy S5 und dieser das einzige Thema. Jawohl, mein Lieblings-Streaming-Internet-Service, dieser hat mit Samsung einen Deal abgeschlossen. Wer ein Samsung Galaxy S5 kauft, der kriegt 6 Monate dieser kostenlos, ja, zu seinem Handy mit dazu. Der Alexander hat mir das geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist sehr, sehr interessant. Und das bedeutet also, dass man den Premium-Dienst 6 Monate lang kostenlos nutzen kann. Ohne weitere Verpflichtungen. Das heißt, dann kann man danach auch sagen, nee, jetzt möchte ich es nicht mehr weiter nutzen und dann eben nur noch das Kostenfreie auf dem Desktop machen oder man lässt es weiterlaufen. Ja. Insgesamt ist es also etwa 60 € wert, ja, dieses Angebot für diese Premium Plus Variante. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, eine gute Sache für dieser, weil ich glaube, dass viele Leute den Dienst behalten wollen. Nachdem ich das ein paar Monate ausprobiert habe, kann ich mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, ohne dieser, hier, obwohl ich nicht jetzt permanent Musik höre. Und für Samsung ist es ein guter Deal, weil die damit jetzt auch anbieten können, hier, wer unser Gerät kauft, der kann erstmal hier 6 Monate Musik bei diesem Dienst anhören. Und das ist auch aus anderer Sicht noch interessant, weil der eigene Dienst Milk, ja, den es aber hier auch in Deutschland nicht gibt, ja, der wird damit eigentlich nur auf die gleiche Stufe gestellt wie dieser. Und das finde ich eigentlich ganz fair. Das ist auch ziemlich, ja, sagen wir mal, sympathisch von Samsung, dass sie jetzt nicht sagen, okay, es gibt zwar Milk nicht in Deutschland, aber wir wollen für einen anderen Musikservice keine Werbung machen. Dann machen wir lieber nichts, geben den Usern lieber nichts. Ja. Und dann finde ich das richtig gut, dass sie dann sagen, 6 Monate Deal mit dieser für die Kunden ist doch super. Ja. Klasse, super. Danke Samsung, danke dieser. Ja. Und vielleicht hilft es auch ein Bekanntheitsgrad von dieser so ein bisschen, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute dieser noch gar nicht so richtig kennen. Ansonsten muss ich sagen, der beste Musikstreaming-Service, ja, müsste viel mehr Zulauf haben. Es kommt zwar jetzt langsam, weil dieser immer mehr in die Schlagzeilen kommt, aber trotzdem, ja, die hätten noch mehr verdient. So, Leute, und am Ende wie immer die App der Woche. Und jetzt, wer, wie gesagt, noch nicht das Humble Bundle 9 gekauft hat, die App der Woche ist Teil vom Humble Bundle. Ja. Es gibt's allerdings auch als separate normale Version im Play Store. Beim Humble Bundle gibt's mittlerweile ja etliche Games. Es sind wieder ein paar geniale dazugekommen übrigens. Ja, richtig tolle Games. Und knapp 4 € muss man ausgeben und dann kriegt man einen ganzen Haufen tolle Games wieder. Ja, aber wer jetzt nur auf das Knight and Paper beziehungsweise Knights of Pen and Paper heißt es korrekt, plus eins sogar. Wer darauf fixiert ist, der kann sich das natürlich auch für 2,69 € im Play Store holen. Was da Paradox Interactive hier abgeliefert hat, ist richtig interessant. Ein Rollenspiel, ja, das ist hier fälschlicherweise als Arcade-Game gemacht, das stimmt überhaupt nicht. Es steht, ist ja eingeordnet als Arcade-Game. Das ist ein RPG. Und zwar eines, das ein Pen-and-Paper-RGB simuliert. Also für die Hardcore-Rollenspiel-Fans, ja. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, so ein echtes Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo man sich mit Buch, Papier und Bleistift hinsetzt und man hat einen Game Master, der das Ganze dann hier leitet, ja, und man spielt das so. Dann auch, wenn man gut ist, ja, das so richtig nach, in real, sozusagen, ja. Also super toll. Und das wird hier jetzt quasi simuliert in einem, naja, online, Entschuldigung, nicht online, in einem Computer RPG. Das ist schon kurios. Man nimmt also ein Pen and Paper RPG und macht daraus ein Software RPG, ja. Und behält die Idee des Pen and Paper RGBs bei sich. Ist das der Hammer? Ja, es ist der Hammer. Und wie? Schon nach den ersten paar Minuten hat bei mir festgestanden, das Teil hat absolutes Suchtpotenzial. Ja? Auch wenn sich die ersten Quests hauptsächlich oder ausschließlich auf das Hack und Slay von Feinden beruft, das heißt, Feind erscheint, man muss versuchen, den irgendwie niederzumachen, ja, Feind ist tot, nächster Feind kommt irgendwann, ja, genauso bei den Quests, man hat Quests, und die sind am Anfang eben auch ausschließlich, man sucht Feinde, macht sie platt, ja, kriegt dafür Erfahrungspunkte, man steigt im Level und so weiter. Das muss man auch, und das ist ja auch immer wieder ja, die Hauptaufgabe beim RGB, leveln, leveln, leveln, leveln, ja. Und genau das muss man eben vor allem am Anfang tun. Dann kommen allerdings auch andere Quests mit zum Tragen. Es gibt sehr viele Quests. Und man hat hier also sehr lange Freude an diesem Spiel. Man kann ziemlich viel damit machen. Auch die Möglichkeit, mehr als ein Charaktere zu benutzen, ist nichts Besonderes. Ja. Aber natürlich, wie gesagt, als Pen-and-Paper-Rollenspiel, man kann bis zu 5 Charaktere nutzen. Ja. Die muss man sich allerdings freischalten, beziehungsweise durch Ingame-Gold, ja, freischalten. Das kann man erspielen, logischerweise. Ja. Und dann kann man eben seine Party vergrößern. Und bei den Gegnern, die dann noch kommen, Elite-Gegnern und so weiter, da ist es auch sehr zu empfehlen, dass man dann zum Beispiel einen Krieger, einen Schurke, einen Magier und einen Paladin dabei hat. Ja. Ein Krieger allein hätte dann wahrscheinlich keine Chance. Also das sind halt so Sachen. Und das macht auch der Flair von so einem RPG auf. Und wer RPGs gern spielt, der wird jetzt auch, hat auch jetzt hellhörig zugehört. Oh, das hört sich ja schon mal an wie ein RPG. Ist ein RPG, sieht aus wie ein RPG. Und zwar mit dieser schönen Retro 8-Bit-Grafik. Ja? Vielleicht können wir auch 16-Bit-Grafik sagen. Ja? Auf jeden Fall richtig schön retromäßig. Und da passt es auch super gut dazu. Im Vordergrund immer der Tisch mit dem Game Master und den Spielern. Und auch was für Spieler und für Klassen man nimmt, ja. Die Spieler, da gibt's von Bürohengst, Pizzabote, Nerd, ja. Kann man auswählen und denen dann auch eine Klasse zuordnen. Ja, es gibt Krieger, Paladine, Schurken, Magier, Druiden und so weiter und so weiter. Also es gibt ziemlich viele sogar und alle haben dann ihre eigenen Fähigkeiten und können dann eben loslegen. Die Quest selbst kann man dann auch oftmals noch verbessern beziehungsweise verkomplizieren. Ja, man kann also, wenn man zum Beispiel eine Quest hat, Tiere, Fledermäuse, was weiß ich, zu jagen, ja, dann kann man eine Fledermaus killen, ja, und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Man muss 5 Stück eben killen. Oder man holt sie gleich alle 5 Stück auf den Schirm und muss dann gegen 5 Stück gleichzeitig kämpfen. Aber Vorsicht, ja. Die Gegner wechseln sich ja dann ab. Das ist ja rundenbasiert. Und dann kann es ganz schnell auch mal eng werden, wenn man sich überschätzt mit den eigenen Fähigkeiten und mit der Levelgröße. Also insgesamt muss ich sagen, es ist ein Game, das, wenn man Rollenspiele mag, klassische Rollenspiele mag, ja, und vielleicht auch mal so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht hat oder zumindest mal nicht abgeneigt ist von der Idee her, muss ich sagen, ist das eigentlich im Moment das Nonplusultra an RPGs für Android. Soweit würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen, ja. Und hier The Ultimate Pen and Paper RPG Simulation Experience. Ich glaube, das sagt alles. Und das trifft's auch voll zu. Ja. Wie gesagt, viele Dungeons, Monster, Fallen, ja, Schätze, die man erkunden kann. Ja. Die Taverne, in der man einkehren kann, um sich zu stärken, beziehungsweise eben dann, um auch Helden anzuwerben, etc. Ja. Und es ist so viel, was man im Laufe des Spieles mitbekommt und gut gemacht, dass man am Anfang von den meisten erstmal verschont bleibt. Es wird gut erklärt. Es ist vollständig in Deutsch lokalisiert. Ja, also man kann da auch auswählen die Sprache, Deutsch, Spanisch, glaube ich, Französisch ist auch dabei und eben auch Deutsch, so dass man auch als Anfänger eigentlich hier sich schnell gut reinfindet. 16-Bit-Grafik muss man lieben oder 8-Bit-Grafik, ja, muss man lieb haben. Wer hier die Grafikexplosionen erwartet, der wird schwer enttäuscht sein, ja. Aber da trachtet es einen, sage ich mal, traditionellen Rollenspieler nicht danach, ja. Die Monster und die Magier, die werden lebendig im Geist des RPG-Spielers. Ja, so ist das. Gut, Leute, das war's dann wieder. Also Pen und Moment, erst nochmal. Pen und Paper. Knights of Pen and Paper plus 1 nennt sich das ganz genau. So, jetzt wisst ihr's. So, Leute, das war's dann wieder für heute vom Uncast. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Ihr könnt den Uncast erreichen unter Google Plus. Einfach oben Uncast eingeben, dann die Uncast Community auswählen und dort geht's rund. Oder ihr schreibt mir eine Mail. rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Ja, alle Links und Informationen aus der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja? Thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!